Kundgabe 4726. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.08.1949. Meine Schafe erkennen meine Stimme. Abwehr. Wie ihr euch zu meinem Wort einstellt, so stelle ich mich zu euch ein. Denn es ist des Vaters Stimme, die zu euch spricht, die ihr erkennen müsset, so ihr mich liebt, das heißt, meine Gebote haltet. Wem mein Wort nahegebracht wird, der nimmt es an, so er mich liebt. Oder er liebt mich nicht, so er mich ablehnet, das heißt, er erfüllt nicht meine Gebote. Er lebt nicht in der Gottes- und Nächstenliebe, ansonsten er mein Wort erkennet als Stimme des Vaters. Verständlich wird es euch also sein, dass ich die segne, die mich im Wort aufnehmen, doch denen meinen Segen entziehe, die mich ablehnen. Denn sie werden nicht sagen können, dass sie mich anerkennen, obwohl sie mein Wort ablehnen. Meine Schafe erkennen meine Stimme. Und wer sie erkennt, der steht auch dafür ein. Er steht gerade für mein Wort und fürchtet sich nicht, es weiterzugeben. Denn wo ist ein Kind, das den Worten des Vaters nicht Glauben schenkt? Ich kam zu den Meinen, und sie erkannten mich nicht. Und heut komme ich wieder zu meinen Kindern, doch weniger denn je achten sie meiner Stimme, weil sie nicht im rechten Kindesverhältnis zu mir stehen, weil sie der Welt mehr Recht einräumen und für mich nicht mehr viel übrig haben. Und doch nennen sie sich gläubig. Ich aber sehe ihren Glauben nicht an, denn ich erkenne keine Liebe in ihren Herzen. Ansonsten sie mich oder mein Wort begehren würden oder dem leisen Klange meiner Stimme lauschten, wo immer sie vernehmbar ist. Wer aber der Welt wegen mein Wort zurückdrängt, den sehe ich nicht an als mein rechtes Kind. Denn die Vaterliebe umfasset wohl alle seine Kinder, will aber auch von ihnen erwidert werden. Liebet mich und haltet meine Gebote. Dann wird euch auch mein Wort väterlich anmuten. Dann wird kein Abwehrwille in euch aufsteigen. Dann werdet ihr euch freudig zu ihm bekennen, den Mitmenschen gegenüber, und für seine Verbreitung Sorge tragen. Doch so ihr die Liebe nicht in euch habt, berührt es euch nicht. Und als euch lästig, weiset ihr es zurück, im Herzen und auch nach außen ersichtlich. Und dann weiset ihr auch meine Liebe zurück, die euch im Wort entgegenkommet, die euch durch das Wort einen Beweis gibt, dass der Vater mit seinen Kindern spricht und von ihnen angehört werden will. Prüfet euch ernstlich, ob ihr Kinder der Welt seid oder Kinder eures Vaters im Himmel, und gedenket meiner Worte. Meine Schafe erkennen meine Stimme, und seid nicht ungläubig, sondern gläubig. Amen.